Kundgabe 4329. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.06.1948. Hölle. Ende des Tages. Hereinbrechen der Nacht. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Das Licht versinkt in der Dämmerung. Und die Nacht bricht herein mit ihrem undurchdringlichen Dunkel. Und unweigerlich geht ihr Menschen dieser Nacht entgegen. Denn es ist schon spät am Abend, so ihr euch nicht in das Licht rettet, das nicht mehr verlöschen kann, das von keiner Nacht mehr verdunkelt werden kann. Das ewige Licht, das Gott zum Urquell hat. Wo Nacht ist, dort herrscht der Geist der Finsternis, und sein Reich ist wahrlich nicht begehrenswert. Wo Licht ist, ist Wahrheit, Liebe und Seligkeit. Die Nacht dient nur der Lüge und dem Hass, und qualvoll ist der Aufenthalt dort für die Seelen, die diesem Reich verfallen. Entflieht der Nacht, ehe es zu spät ist. Strebet dem Licht zu. Seid nicht gleichgültig dem gegenüber, was nach dem Tode sein wird. Erlöset euch aus der Gewalt des Feindes eurer Seele. Strebet dem Retter, Jesus Christus, zu. Strecket ihm die Hand entgegen, und er wird sie liebevoll ergreifen und euch hinüberziehen in seine Welt. Er wird euch von der bösen Gewalt befreien, denn er ist der Erlöser der Menschheit. Er hat den Kampf bestanden gegen seinen Widersacher, gegen den, der euch zu verderben droht. Eilet unter das Kreuz Christi. Traget zu ihm eure Sündenschuld. Bittet ihn um Beistand, und er wird euch helfen, dass ihr den Sieg davontraget in der letzten Stunde. Doch eilet, denn es drängt die Zeit. Lasset euch noch einmal eindringlich ermahnen, dass bald, sehr bald, die Nacht hereinbricht und es dann zu spät ist, so ihr nicht schon den Weg beschritten habt, der zu ihm führt, der allein euch helfen kann. Ziehet euren Blick zurück von der Welt. Schauet in euch hinein, wie es da wohl aussieht und welche Arbeit auf euch noch wartet. Wollet ihr im Innern Ordnung schaffen und vor Gott bestehen, wenn das Ende kommt? Die geistige Not ist unbeschreiblich. Immer mehr verrennen sich die Menschen in den Gedanken, die Materie zu vermehren. Und es bleibt ihnen darüber keine Zeit zur Seelenarbeit, zur inneren Selbstbetrachtung. Die Welt fordert immer mehr, und die Seele lassen sie deshalb darben. Die Welt aber wird zusammenfallen, doch die Seele bleibt bestehen und wird dann in dürftigster Umgebung weilen, so sie die Gnade hat, noch vor dem Ende abberufen zu werden. Die aber das Ende erleben, werden in den Abgrund gestoßen werden ohne Erbarmen, so sie das Licht nicht gesucht haben zuvor. Und dieser Abgrund ist die Nacht. Er ist die Hölle. Er ist die Neubannung in Schöpfungswerken jeglicher Art. Lasset euch dies gesagt sein, dass ihr zurückkehrt zur Materie, die ihr nun so eifrig sucht und doch schon längst überwunden hattet. Sie wird euer Anteil sein, weil ihr sie mit allen Sinnen begehret, weil ihr über der Materie eure Seele vergesset. Sie wird euer Anteil sein, sie wird eure Seele umschließen, dass ihr in härtester Gefangenschaft schmachtet, endlose Zeiten hindurch. Seid euch dessen bewusst, dass ihr selbst euch den Zustand schaffet, der nachher euer Los ist, Leben oder Tod, Licht oder Finsternis. Höret, was euch von oben gesagt wird. Gehet nicht achtlos daran vorüber, sondern beachtet die des Weges kundigen Führer. Und lasset euch den rechten Weg weisen. Denn es geht um die Ewigkeit. Es geht um mehr als nur um irdischen Tand und körperliches Wohlbehagen. Es geht um den Ewigkeitszustand, den ihr selbst euch schaffet, weil ihr freien Willen habt. Und wandelt euch, ehe es zu spät ist, denn der Tag neigt sich dem Ende zu, und die Nacht wird bald hereinbrechen. Amen.